Lieben Sie Julia und wir lesen ein nicht-schulisches Buch pro Woche. Mein erstes Buch ist Fit oder Fett. Und meins ist Tier. Männer kommen vom Mars und Frauen von der Venus. Gut, nun haben wir was für unseren Kopf und Körper getan, aber wir sollten noch ein paar Stunden was für die Menschheit oder den Planeten machen. We'll be right back. We'll be right back.